Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, hier ist wieder das Wölferadio. 5-1 auf den Sack gekriegt in Dortmund und ja, wenn man ehrlich ist, hätte es auch 10-1 ausgehen können. Beste Mann auf dem Platz war der Keeper, ist eigentlich unvorstellbar, wie das sein kann. Bin immer noch ein bisschen sprachlos, der VfL steckt in der schwersten Krise, seit Klaus Allofs und Dieter Hecking bei uns am Ruder sind. Darüber möchte ich sprechen, vor allen Dingen mit den Fans und dort mit Lothar Hilmer. Er ist erster Vorsitzender des Fanclubs aller Ohrewölfe und ich kann versprechen, der ist nicht so sprachlos wie ich. Nichtsdestotrotz müssen wir den Blick auch ein bisschen nach vorne richten, denn es geht am Samstag nach Hamburg und darüber spreche ich mit Sven Schulze vom HSV-Talk bei meinsportradio.de. Taktiktafel. Für den VfL Wolfsburg sind aufgelaufen Caligiuri, Dost, Luis Gustavo, Arnold, Naldo, Vierinha, Benaglio, Gilavogui, Schürrle und Tresch. Für Dortmund sind aufgelaufen Durm, Hummels, Schmelzer, Mkhitaryan, Kagawa, Reus, Aubameyang und Piszczek. Das war nicht die Aufstellung vom vergangenen Samstag, sondern exakt die von dem Pokalfinale von vor einem Jahr, nicht mal vor einem Jahr. Das heißt, wenn ihr richtig mitgezählt habt, standen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute von Wolfsburg auf dem Platz, die letztes Jahr den Pokal gewonnen haben. Ja klar, jetzt werden die meisten sagen, die entscheidenden beiden, die haben wir ja verkauft, die standen nicht mit auf dem Platz. Aber wenn man sieht, dass das Dortmunder Personal auch in etwa das gleiche war, fragt man sich, wie kann das sein? Und da habe ich keine Antwort drauf. Es ist so, oder es muss ja so sein letztendlich, dass Dortmund die richtigen Schlüsse aus der letzten Saison gezogen hat und wir offensichtlich nicht. Nämlich, wie man erfolgreich wieder Fußball spielt auf Dortmunder Seite und wie man ja überhaupt erfolgreich Fußball spielt, beziehungsweise die Konstanz reinbringt auf Wolfsburger Seite. Jetzt tue ich mich natürlich naturgemäß schwer, nach einem 1:5 da noch was Positives zu finden. Letztendlich muss man aber auch sagen, dass vor allen Dingen die ersten beiden Tore ja alles andere als rausgespielt waren. Wenn man genau hinschaut, hatten wir eigentlich vor dem 1:0 eine sehr, sehr gute Kontergelegenheit, wenn Gilavogui den Ball kontrollieren kann. Stattdessen ist dann die rechte Seite offen und der Ball wird in 16er reingeschlagen. Dort Mkhitaryan, Volley-Abnahme, ja, Tor oder Tribüne kann man fast sagen. Was macht er? Er schlägt ihn irgendwie quer durch den 16er und da steht Kagawa zufällig richtig. Und schon ist alles über den Haufen geschmissen nach irgendwie 4 Minuten oder was und was du dir so vorgenommen hast und es war dann auch mit dem 2:0 nicht anders. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, weil das Schlimme ist ja das, was danach folgte, nämlich, dass man nicht das Gefühl hatte, hier würde irgendwie noch was gehen. Eigentlich hätte man abpfeifen können, auch wenn noch 1, 2 Chancen da waren. Irgendwann ist ja auch noch das Ehrentor gefallen von André Schürrle. Ja, kann man sich dann irgendwie nicht so freuen, weil das, was dann gezeigt wurde auf dem Platz, eine Mischung war aus eklatanten Abstimmungsfehlern, Stellungsfehlern. Ich habe das hier in der Kategorie Taktiktafel mal einsortiert, denn was man deutlich sehen konnte im Stadion ist, wie der BVB die Wolfsburger, den VfL immer wieder auseinandergezogen hat, insbesondere über die rechte Seite, wo meistens Christian Tresch das Nachsehen hatte, in dem ja meistens Marcel Schmelzer so durchmarschiert ist, dass Christian Tresch gar nicht mehr hinterherkam. Der war eingerückt und letztendlich hatten sich die Dortmunder so postiert, dass sie aus ihrem Ballbesitzspiel ein 4-2-4 gemacht hatten. Das heißt, die haben fast immer Überzahl gehabt in der Vorwärtsbewegung und konnten dann mit langen Diagonalbällen, hervorragend geschlagen, übrigens von Hummels, muss man auch mal anerkennen an dieser Stelle, der ja fast das ganze Spiel von den Dortmundern ausgepfiffen worden ist. Das dann noch so runterzuspielen und dann die Räume zu kreieren, das ist ganz klar eine Handschrift des Trainers bei Thomas Tuchel. Ich möchte jetzt hier gar nicht anfangen zu schwärmen, weil das ist ja auch kein BVB-Talk hier. Es zeigt nur, wie viel Unterschied, wie meilenweit der VfL und Borussia Dortmund im Standortbestimmung im April, Mai 2016 voneinander entfernt sind. Und das, das kann uns nicht gefallen. Das, das war eine Mannschaft, die haben wir letztes Jahr, ich will nicht sagen beherrscht, aber wir haben sie geschlagen in der Liga zu Hause und dann auch im Pokalfinale. Wir haben eine deutlich bessere Saison gespielt und wir haben gedacht, wir sind da auf Augenhöhe und davon ist nichts mehr zu spüren. Ich war in Dortmund auch hinterher in der Mixzone, habe dann mir mal angehört, was Trainer, Manager und die Spieler zu sagen hatten, die sich dann gestellt haben. Immerhin haben sich gestellt, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Und da konnte man auch ganz deutlich sehen, ja, wie angefasst die Beteiligten unter anderem waren. Maxi Arnold ist an mir vorbeigeschlichen. Ich habe gedacht, den haben sie verprügelt in der Kabine. Jedenfalls sah der so aus, als wäre ihm da wirklich was richtig Schlimmes passiert. Marcel Schäfer ging geschockt vorbei. Da hat man richtig gemerkt, ja, die haben da dran zu knapsen. Bemerkenswert fand ich vor allen Dingen auch, was Klaus Allofs in mein Mikro gesprochen hat. Da hören wir mal kurz rein. Ich will nicht mehr wütend werden. Das ist immer so teuer. Und ich habe es mir nicht nur vorgenommen, ich habe es umgesetzt. Wir haben es nicht alles versucht. Ich war eben auch, der Trainer hat das gemacht. Der hat vieles gemacht, aber noch nicht alles. Na so, und das geht weiter. In dem Job ist das so. Man muss sehen, was kann man verändern, was wirkt. So, und man muss vor allen Dingen muss man auch einen längeren Atem haben. Man kann nicht sagen, so, ich mache jetzt eine Woche mache ich das und dann habe ich jetzt zum nächsten Spiel wird sich alles verbessern und ändern. Nein, das ist eine nachhaltige Geschichte. Ich glaube, wir haben erkannt, ohne darauf jetzt großartig einzugehen, warum wir schlechter Fußball spielen. Ich habe all die Dinge, die uns ausgezeichnet haben im letzten Jahr, penibel genau darauf geachtet habe, diszipliniert zu sein, die Dinge umzusetzen, taktisch umzusetzen. Da lassen wir da so ein bisschen Luft an und da der eine macht den Weg nicht, der eine verliert da den Ball, der andere spielt den Ball da eigentlich kompliziert, war einfach so viele Dinge so und alles zusammengenommen kommen dann solche Spiele raus. Ja, soweit Klaus Allofs, kurz nach dem Spiel in Dortmund. Bemerkenswert fand ich vor allen Dingen daran, dass er gesagt hat, der Trainer hat noch nicht alles versucht. Er hat dies und das gemacht, klar, aber man muss da weitermachen, man muss da am Ball bleiben, man muss nachhaltig sein. Und er hat natürlich auch die Mannschaft nochmal in die Pflicht genommen und gesagt, ja, all das, was uns mal ausgezeichnet hat, alles, was wir richtig gemacht haben, das machen wir momentan nicht richtig. Eine richtige, ja, Ursachenforschung konnte er da jetzt nicht betreiben, beziehungsweise konnte auch nicht, wer es wüsste, hätten sie es wahrscheinlich schon abgestellt, beziehungsweise dann hätte er es benennen können oder er wollte es nicht benennen, woran es denn im Einzelnen liegt. Aber in dem Fall merkt man dann schon so ein bisschen auch die Ratlosigkeit. Und ich hoffe, dass er den Durchblick behält, was jetzt dann auch als nächstes zu tun ist. Die Ratlosigkeit war insbesondere Diego Benaglio, unserem Captain, anzumerken, der ja eigentlich noch mit am besten gespielt hat in Dortmund. Ja, und ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber dieses Interview hätte er auch schon in einem der 6 Spiele zuvor geben können. Hört euch das mal an. Wir sitzen alle im selben Boot. Es geht jetzt nicht darum, wer heute besser gespielt hat, wer schlechter gespielt hat, sondern das Problem ist insgesamt, dass wir heute wieder nicht das auf den Platz gebracht haben, was wir uns vorgenommen haben, was unser Ziel war, gerade unseren Fans unser anderes Gesicht zu zeigen. Und das ist das Enttäuschende, dass wir uns dann nicht bekommen. Und André Schöle musste sich die Frage gefallen lassen, ob man sich jetzt nur noch bis zum Saisonende quält. Wenn man uns auf dem Platz sieht, können wir vielleicht den Eindruck gewinnen. Aber um ehrlich zu sein, wir hatten eine gute Woche. Wir waren gut drauf. Wir haben ein bisschen Spaß auch gehabt. Wir wollten wirklich, wir haben uns echt viel vorgenommen. Wir wollten aggressiv sein. Wir wollten rennen, wir wollten laufen. Und dann nach 8 Minuten ist eigentlich schon wieder alles über den Haufen geworfen. Und dann ist es schwer und dann sieht es auch ein bisschen gequält aus. Aber nichtsdestotrotz müssen wir weitermachen. Es sind noch 2 Spiele zu spielen. Und so dumm wie es klingt, wir müssen 6 Punkte. Ja, 6 Punkte holen gegen Hamburg und gegen Stuttgart. Die Frage ist nur wie. Und je nachdem, wenn wir ganz viel Pech haben, können wir da unten auch noch richtig reinrutschen. Relegation ist offensichtlich noch durchaus möglich, rein rechnerisch. Und selbst wenn nicht, ist das hochgradig, ja, soll ich sagen, peinlich oder traurig. Ich einige mich auf traurig. Und so wie mir geht es ganz, ganz vielen Fans, die auch jetzt die Diskussion natürlich nochmal aufmachen, was ist mit dem Trainer? Die Wolfsburger Allgemeine hat ja sogar ein Voting gemacht dazu. 65% waren damit unter der Meinung, dass Dieter Hecking den Verein verlassen sollte und man die Möglichkeit zum Neuanfang bekommt. Da Da ist offensichtlich sehr, sehr viel kaputt gegangen, auch in der Fanseele. Und darüber möchte ich auch reden mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Und bei mir am Telefon ist jetzt Lothar Hilmer, Vorsitzender eines unserer größten Fanclubs, die wir haben, nämlich den Allerohrewölfen. Hallo Lothar. Hallo Lenny. Hand aufs Herz, wie weh tut's wirklich, wenn du auf den Zustand der Mannschaft guckst? Wie würdest du das beschreiben? Ich meine, es ist für mich eigentlich unerklärlich, wie eine Mannschaft so einen Leistungsabfall in so kurzer Zeit haben kann. Seit Real Madrid läuft nichts mehr. 7 Spiele in Folge ohne Sieg. Ich bin froh, dass wir nur noch 2 Spiele haben in dieser Saison. Sonst müsste man noch um den Abstieg zittern. Ich nehme an, die Stimmung bei euch im Fanclub ist ähnlich. Wie diskutiert ihr das da so? Ja, das sind genauso enttäuscht. Wir hatten jetzt am Wochenende Wetten laufen, wie der VfL Wolfsburg spielt. Und einer hätte fast gewonnen. Der hat für 5-0 getippt. Der hatte Wolfsburg nicht mal ein Tor zugetraut. Und da sieht man schon die Enttäuschung bei den Fans auch. Wir sind alle enttäuscht über die derzeitige Leistung und Situation. Wir fahren am Samstag mit einem vollen Bus nach Hamburg. Den Bus habe ich bei der Jahreshauptversammlung hier nach schon fast ausgebucht. Ich sage heute, wenn ich den Bus heute anbieten würde, der würde nicht mal halb voll zum letzten Auswärtsspiel fahren. Obwohl das letzte Auswärtsspiel eigentlich immer eine Pflichtveranstaltung ist. Aber keiner kann dieses lieblose Geklicke ohne System und Einsatz mehr sehen. Nur mal bezogen auf das nächste Spiel in Hamburg, glaubst du denn, dass sich was ändert, beziehungsweise was müsste sich denn ändern? Ich sage mal, die Chance, dass sich was ändert, das ist einfach eine Charakterfrage von den Spielern. Ich habe so das Gefühl, dass einige Spieler schon gar nicht mehr da sind, sich schon auf den neuen Verein oder sich hier beim VfL verabschiedet haben. Wie gesagt, das ist einfach eine Charakterfrage und ich sehe bei einigen Spielern, dass dieser Charakter fehlt und der Einsatz einfach nur schlecht ist. Wenn wir das ausweiten auf die kommende Saison, was muss sich denn da ändern? Ja, man muss versuchen, Spieler zu finden, die noch eine Perspektive haben, junge Spieler, hungrige Spieler holen, die am Anfang ihrer Karriere sind und nicht Spieler, die über 30 sind und von Bayern München ausgemustert werden. Es fehlen Spielemacher so wie Misimovic oder De Bruyne. Ein Spielsystem, was nach vorne über außen orientiert ist. Schnelles Angriffsspiel, um das Spiel schnell zu machen. Der Ball wird heute im Mittelfeld mehr nach hinten statt nach vorne gespielt. Und das ist kein System, das möchte kein Zuschauer und kein Fan sehen. Die Enttäuschung schwingt ja deutlich mit in deiner Stimme, kann man sehr gut hören. Und bei euch im Fanclub scheint es ja insgesamt auch schon so zu sein. Wenn man so durch die Foren guckt, dann gehen einige Fans sogar noch weiter. Die fordern nämlich schon einen Boykott fürs letzte Heimspiel gegen Stuttgart, einen Fanboykott. Wie siehst du sowas? Boykott, das sage ich mal, das ist eigentlich die härteste Strafe, die ein Fan machen kann, wenn er das Stadion nicht betritt. Aber ich sage nur, Fans vergessen auch schnell, denn das letzte Jahr 2015 war unsere erfolgreichste Saison. Wir waren Vizemeister, Pokalsieger, haben den Supercup gegen Bayern München gewonnen. In der Gruppenphase Champions League waren wir Gruppensieger und das war am 8. Dezember 2015, das ist noch gar nicht so lange her. Und es war mit Menu, Moskau und Eindhoven keine leichte Gruppe. Das Viertelfinale in der Champions League wurde erreicht, so weit wie nie zuvor. Und dann ging es bergab. Das heißt, bei aller Enttäuschung, ein Boykott oder ähnliche Protestmaßnahmen der Fans würdest du jetzt nicht als besonders hilfreich erachten? Ja, ich muss aber die ganze Saison sehen. Die ganze Saison sehe, dann ist das schon eine harte Strafe und das haben die Spieler auch nicht verdient. Wie gesagt, wir waren da hinten, haben ja auch einiges erreicht. Die Diskussion oder der Fokus spitzt sich ja auch von Fanseite immer so ein bisschen weiter zu auf die Person Dieter Hecking. Wie stehst du zur Trainerthematik? Ich sage, die Trainerfrage stellt sich im Moment nicht. Ich bin eigentlich, was ich auf dem Platz sehe. Es ist einfach eine Charakterfrage der Spieler. Wenn ich gegen Augsburg noch Europa in Aussicht habe und dann kampf- und lustlos verliere, liegt es an den Spielern und nicht am Trainer. Wie gesagt, einige Spieler sind im Kopf schon beim nächsten Verein. Bei den hohen Spielergehältern kann man Kampf und Leidenschaft erwarten. Aber wie bereits gesagt, die Charakterfrage der Spieler, und die ist bei einigen einfach nicht, ist einfach nur schlecht. Kommen wir mal weg vom Sportlichen. Vor ein paar Tagen gab es ja auch die Meldung, dass das beliebte 18. Auswärtsspiel, also der Besuch der Spieler bei den Fanclubs, ausfällt dieses Jahr bzw. verschoben werden soll. Wie ist das bei euch angekommen? Ja, ich bin auch etwas enttäuscht darüber. Es ist Bestandteil der OFC-Vereinbarung zwischen dem VfL und seinen Fans. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das in Ordnung. Der Frust bei den Fans ist riesengroß. Man kann beim 18. Auswärtsspiel die jetzige Situation auch nicht schönreden. ich glaube, mehr, es hätte beide geschadet zwischen Spieler und den Fans. Ich finde sowas in Ordnung, dann lassen wir uns da starten in der nächsten Saison und dann wieder nach vorwärts schauen. Wie beurteilst du die Fankultur bzw. die Rolle der Fans in unserem Verein so insgesamt? Es wird noch viele Jahre dauern, bis wir die richtige Fankultur haben. Das heißt, wenn ich heute Spiele zu Hause habe gegen Bayern München, Schalke, Dortmund oder auch Hamburg und wenn die Gastmannschaft ein Tor schießt, zum Beispiel Bayern München, wie ich dann Fans sehe in der Wolfsburg-Ecke mit roten Trikots klatschen, dann sind wir noch weit weg von der guten Fankultur. Glaubst du denn, dass die jetzige Situation Nachwirkungen haben wird, auch auf die Fanclubs? Was hat das für euch für Auswirkungen? Ja, was hat das für uns? Ich sage mal, wie gesagt, der Frust ist groß und viele sind eben enttäuscht. Und wenn jetzt ein Trainingslager anstehen würde, ich weiß nicht, wie viele Leute da mitfahren würden. Man kann es schlecht beschreiben, die Enttäuschung. Sie ist einfach riesig und ja, ich schreibe auch ewig oder auch oft, wenn wir nach einem Auswärtsspiel nach Hause fahren mit Marcel Schäfer, mit dem habe ich eigentlich sehr gute Kontakte. Wo wir aus dem Spiel von Bremen gekommen sind, habe ich ihn auch geschrieben, sage ich, hallo Marcel, 40 aller Eurowölfe fahren enttäuscht nach Hause. Die letzte Chance, im nächsten Jahr Europa zu spielen, wurde vergeben. Vom Willen der Mannschaft war wenig zu spüren. Dann schreibt er 4 Minuten später zurück, leider kann ich deinen Worten nicht widersprechen. Es war ein ganz schlechter Auftritt von uns. Ich möchte mich trotzdem bei euch für eure Unterstützung bedanken. Ganz liebe Grüße und gute Rückfahrt, Marcel. Ich meine, Marcel ist ja noch einer, der auch Charakter hat, der ja nicht zum VfL gehört. Und er ist genauso enttäuscht über die Leistung derzeit, was die Mannschaft bringt. Gerade wenn man auch das an deiner Person festmacht, du bist ja sehr engagiert, du machst und tust, das kann eigentlich spurlos vorübergehen an jemandem, der dem VfL dann auch so verbunden ist. Wenn du jetzt aber mal Werbung machen willst, kommen wir mal zum Positiven, wenn du mal Werbung machen solltest für die Allerohrewölfe, was würdest du denn sagen? Ja, wir haben mittlerweile 366 Mitglieder. Ich mache sehr viel für diesen Fanclub, auch für die Fans. Organisiere Auswärtsfahrten, auch Trainingslager. Die letzten 3 habe ich dann auch mit organisiert oder organisiert nach Abu Dhabi, Kapstadt und nach Lagos. Ja, und auch die Vorteile. Ich mache den Bus klar, ich besorge die Karten. Also der Service ist gut. Der Monatsbeitrag liegt bei 1 Euro, ist fast geschenkt. Wer zum Spanferkel-Essen kommt, der kann seine 12 Euro schon bald wieder abessen und abtrinken. Sehr schön. Die Dauerkartendiskussion war ja auch Thema in den letzten Wochen bei den Fans, dass der Verein Leuten, die eine Dauerkarte besitzen, aber nicht ein gewisses Kontingent an Spielen besucht haben, das Abo quasi streicht. Ist das bei euch auch diskutiert worden? Ja, das war auch Thema. Wir hatten letzte Woche nochmal Fan-Dialog gehabt im Fanhaus und da wurde es auch diskutiert. Wir selbst, die Fanclubsvorsitzenden, hatten das schon mal vor einem Jahr gut mit unserem Geschäftsführer Röttgermann diskutiert und wir haben das eigentlich dort auch so diskutiert, wenn Leute die Karten blockieren und nur 5-mal dorthin gehen, die haben keine Dauerkarte verdient. Vielleicht ist einiges schiefgelaufen, wie es gemacht wurde, aber ich finde sowas okay. Das heißt, ihr als OFC seid mit der Maßnahme einverstanden? Also mit der Maßnahme ja. Im Gegenteil, wir haben vor letzte Woche noch mal diskutiert mit allen Fans. Da ist noch viel härtere Maßnahmen angegangen. Aber es ist okay. Also man kann erwarten, dass ein Fan 10 bis 15 Mal ein Heimspiel besucht. Gleichzeitig gibt es ja auch Aktionen vom Verein, zum Beispiel bei Heimspielen vor der Nordkurve, ein bisschen mehr Geselligkeit zu erzeugen, ein bisschen Musik, ein bisschen Beisammensein schon deutlich vor dem Spiel. Wie findest du das? Ich finde das okay. Wenn man für den Zuschauer etwas anbietet, für die Unterhaltung vorm Spiel, ist das okay. Ich finde das gut. Letzte Frage, wenn du dir in Sachen Fans, in Sachen Verein, in Sachen Mannschaft was wünschen dürftest, was wäre das denn? Was ich mir wünsche? Ich wünsche mir eine junge Mannschaft, die einen attraktiven Fußball nach vorne spielt. Ich wünsche Klaus Allofs ein gutes Händchen, dass er die richtigen Spieler, sag ich mal, in der Mannschaft zurechtstellt oder auch bekommt und dass wir nächstes Jahr wieder attraktiven Fußball sehen. Ja, ich glaube, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Das war Lothar Hilmer, erster Vorsitzender des Fanclubs Allerohrewölfe. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Mach's gut, Lenny. Ciao. Kurzpassspiel. Ex-Bremen und Hoffenheim und Nationaltorwart Tim Wiese hat ein bisschen abgelästert, und zwar über Mitchell Weiser. Der hat nämlich so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, nachdem sie in Leverkusen verloren haben mit Berlin. Ja, und der gute Tim hat gesagt, echte Männer weinen nicht. Nein, natürlich nicht, Tim. Echte Männer tragen rosa Torwarttrikots und wälzen sich mit anderen Jungs im Wrestlingring rum. Hey Sportsfreund, wieso bist du denn hier? Ne? Hast du deine Unterhosen nicht gewaschen? Schwerer Schlag für den FC Remscheid. Ja, Thorsten Legert ist nicht mehr Trainer dort. Er hat hingeschmissen. Angeblich ist eine neue Liebe schuld. Und die heißt Helena Fürst. Casolo! Louis van Gaal, Trainer von Manchester United, hat seine Jungs richtig heiß gemacht und richtig eingestellt. Seine Jungs müssen immer an den nächsten Sieg denken. Das zieht sich bis ins Privatleben. Und ja, der Spieler von Louis van Gaal, der Timothy Fosu-Mensah, ist irgendwie Nachwuchsspieler. Ich kannte den vorher nicht. Auf jeden Fall hat der sich in ein französisches Model verguckt. Und jetzt ratet mal, was er von diesem Model wollte. Ganz im Sinne seines Trainers. Genau, ein Dreier. Kombinationsspiel. Wilde Spekulationen schießen ja ins Kraut vor dem Spiel gegen den HSV am Samstag. Zum einen soll ja der VfL Wolfsburg an Mario Gomez interessiert sein. Sind noch ein paar andere Namen im Gespräch zum anderen, aber Mario wäre natürlich der absolute Klopfer, wenn man den verpflichten würde. Ich weiß auch noch nicht so genau, was ich davon halten sollte oder ob das tatsächlich nur irgendeine Parole ist, die mal irgendwie irgendwo durch irgendwelche Beraterflure gegeistert ist. Soll uns auch im Moment erstmal nicht kratzen, denn ja, viel wichtiger ist, wie wir am Samstag das Nordderby, zumindest das kleine, für uns entscheiden oder zumindest was holen. Und darüber möchte ich sprechen mit meinem nächsten Gast. Und das ist Sven Schulze. Er macht den HSV-Talk bei meinsportradio.de. Hallo Sven. Hallo Lars, moin. Moin, moin. Sag mal, warum verpasst denn der HSV die Relegation dieses Jahr? Das ist doch ein Skandal. Ja, du kannst es jetzt drehen, wenn du willst. Entweder sind wir zu gut oder die anderen zu schlecht. Auf jeden Fall kann ich da nichts Skandalöses dran erkennen. Und es gibt ja auch Titel, die man nicht unbedingt verteidigen muss. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wie läuft denn die Saison bei euch? Ist das alles so erwartbar gewesen, wie ihr denn jetzt dasteht? Erwartbar ist es schon gewesen. Es war ein bisschen mehr drin, aber letztlich denke ich mal, dass wir ungefähr da sind, wo wir auch hingehören. So Anschluss ans untere Mittelfeld, das passt schon soweit. Man sieht ein paar Entwicklungen bei uns, aber so zum Hurra-Schreien ist das alles noch nicht, aber auch halt keine Panik, also irgendwo Mittelfeld, da passt das schon. Wie weit sind denn bei euch Anspruch und Realität, so Anspruch der Fans, Anspruch des Vereins und Realität, tatsächlich das Abschneiden auseinander? Die Fans sind relativ geerdet, also das muss man ganz klar sagen. Also du hast zwar teilweise auch, wenn du gegen Darmstadt 1-2 zu Hause verlierst, und dann gibt es auch die üblichen Pöbeleien von den Fans und Nageleien, und die sind dann auch alle nicht ganz gut zu sprechen drauf. Aber im Prinzip sind wir schon, alle, die so ein bisschen mitdenken können, mitdenken wollen, die sind schon sehr geerdet und haben auch nichts anderes erwartet. Wer von euch aus der Mannschaft hat überzeugt? Wer war eher schlechter unterwegs? Überzeugt? Ja. bei uns ist immer das große Problem, dass wir eigentlich nicht so viel Gehälter für die Klasse bezahlen, die wir bekommen. Wenn Holzen 4 Millionen verdient, dann muss er auch einiges von uns überzeugen. Er hat zwar überzeugt, hat besser gespielt als im letzten Jahr. Aber ob er seine Kohle wert ist, ist die zweite Frage. Der erste, der sagen, was gut gemacht hat, ist Nicola Müller. Der hat gerade in der zweiten Hälfte wirklich überzeugt und gerade im Paket mit Rosa Kai zusammen auf der rechten Seite, das sieht sehr ordentlich aus. Das finde ich ganz gut. Ansätze, gute Ansätze hat Eckdahl gezeigt im defensiven Mittelfeld, auch die Innenverteidigung, kannst du sagen, das ist relativ vernünftiger Durchschnitt. Aber es ist alles nichts Herausragendes. Ne? Also auch Adler, der hat ein paar Spiele gehalten, weil es droppt nicht. Und aber dass du jetzt sagen kannst, dass da irgendjemand so heraussticht, dass man da jetzt 3 Sterne für vergeben müsste, nein. Welche Rolle spielt bei euch der Trainer? Wie seid ihr zufrieden mit Bruno Labbadia? Der Trainer ist bei uns Mädchen für alles. Der ist nicht nur Trainer, der ist auch Pressesprecher, ist für die Laune Kasper da vorne bei den Pressekonferenzen. Und hinter dem versteckt sich ein bisschen der ganze Verein, habe ich das Gefühl. Also Bruno Labbadia macht schon sehr viel, aber das hat ihn auch unheimlich mitgenommen. Der ist, glaube ich, in diesem Jahr, in dieser Saison ist er um 3 Jahre gealtert. So sieht er aus, und der müsste wirklich unten Urlaub, also der hat bitter nötig. Das fand ich aus einer Meter Entfernung an. Zufrieden, ja, wir sind zufrieden mit ihm. Wir sind auch immer dankbar für ein bestimmtes Letztes, wenn man die Relegation geschafft hat. Das war eigentlich die größte Leistung. Aber ja, jetzt muss er halt sehen, ob er derjenige ist, der eine neue Mannschaft aufbaut bei uns. Und da hatten wir uns natürlich schon ein bisschen mehr verhofft. Man sieht ein paar Ansätze, wo er schon ganz gut aussieht, aber bei uns ist unheimlich viel Kickerbrush noch. Im Hinspiel in Wolfsburg habt ihr euch ja einen Unentschieden ergrätscht. Was erwartest du denn für ein Spiel am Samstag? Also wenn man jetzt vom HSV spricht, dass der hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, was soll dann die Wolfsburger sagen? Momentan hat die eine Form, dahinter kann sich Hannover noch verstecken, also das ist ja so bescheiden, dass eure Leute da abliefern. Normalerweise mussten gegen Wolfsburg gewinnen als HSV. Ob es dann so kommen wird, das ist die zweite Frage, oder ob jetzt dieses Tor von Schürrle in Dortmund so viel Auftritt gegeben hat, dass man jetzt wieder die Krise überwunden hat, das muss man gleich mal sehen. Aber wie gesagt, eigentlich muss man das Wolfsburg der letzten Wochen schlagen, deutlich. Wie werdet ihr es dann auf dem Platz voraussichtlich konkret angehen? Ja, wie werden wir das angehen? Das ist eine gute Frage. Es sind natürlich bei uns noch relativ viele Leute verletzt. Also hinter Edgar ist ein Fragezeichen, hinter Müller ist ein Fragezeichen. Da sagt man, Gregoritsch kommt jetzt aus der Gelbsperre zurück. Dann haben wir auch Juhu ist immer leicht angeschlagen, Hand hat keine Form. Also da sind schon unheimlich viele Fragezeichen bei uns. Und ob wir das jetzt, also wie das jetzt genau aussehen kann, dafür ist das jetzt einfach, wir haben jetzt Dienstagmittag, das ist einfach noch zu früh, um da irgendwas zu sagen. Da würde auch ein Bruno Labbadia noch nichts sagen können. Da passiert bei uns zu viel. Spielerisch wird das so sehen, dass wir euch kommen lassen werden wollen und dann lange Bälle spielen, irgendwo versuchen, Kopfbälle zu gewinnen, auf die zweiten Bälle gehen und dadurch zum Erfolg zu kommen. Das wird unser Spiel sein, aber das ist, glaube ich, auch keine große Überraschung und kein großes Geheimnis, wie der HSV spielt. Beim VfL ist der Umbruch zur kommenden Saison sozusagen ja schon beschlossene Sache. Wie sieht es bei euch aus? Macht der Kühne nochmal die Schatulle auf oder müsst ihr so klarkommen? Die Schatulle muss er nochmal aufmachen oder hat er nochmal aufgemacht, aber das sind Umschuldungsgeschichten. Also wir hätten jetzt in den nächsten 2-3 Jahren sehr, sehr große Rückzahlungen für Stadion, Kredit und so weiter und eine Anleihe gehabt. Und um das zu strecken, da werden, wie war das, gut betuchte HSV-Fans nochmal irgendwo ein paar Kredite geben. Also auf Deutsch gesagt, der Kühne wird das machen. Wie das jetzt aussieht, also ich glaube nicht, dass wir viel investieren werden können. Also normalerweise dürfen wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Aber wie das dann letztlich kommt, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Da habe ich mich schon zweimal getäuscht. Das wird auch beim dritten Mal so sein, dass das nicht so kommt, wie ich mir das vorstelle. Aber normalerweise sollte wirklich ein abgespeckter Kader, also mit Augenmaß, 2-3 Verstärkungen geholt werden und dann Also wenn, ändert sich bei euch eher was moderat, höre ich da so ein bisschen raus. Ja, also mir wäre das sehr lieb. Also wir haben jetzt eigentlich ein paar Strukturen auf dem Platz geschaffen, mit denen man leben kann, mit denen man arbeiten kann. Und die zu verfestigen, die zu vertiefen mit ein paar zu Neuzugängen. Es gibt ja auch ein paar Leute, die weggehen, wo die Verträge auslaufen. Und da muss man einfach mal sehen, wie man diese Leute ersetzt. Und dann muss man mal gucken, ob da jetzt irgendjemand noch heiß ist auf den Spieler von uns und die Schatulle bald aufmachen muss, will. Also bedeutet, dass man noch Spieler abgibt, da muss man natürlich auch wieder reagieren. Aber normalerweise, wenn nicht übermäßig viele Leute gehen, dann werden auch nicht allzu viele Leute kommen. Jetzt ist es ja am Samstag auch so ein kleines Endspiel um die Nordmeisterschaft. Wenn man aus Hamburg nach Wolfsburg schaut und sich die Entwicklung anguckt, auch ja der letzten Jahre, wie beurteilt ihr das dort? Also ich bin absolut enttäuscht, was Wolfsburg gerade in dieser Saison gemacht hat. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass Hackney, nachdem sie das im letzten Jahr ja wirklich sehr gut gemacht haben, dass er die Mannschaft im Griff hat, aber das sieht ja teilweise so richtig fokussiert aus, was da passiert. Und irgendwo denke ich auch, dass diese Verpflichtungen jetzt für Kruse, für Geld, für Draxler und so weiter, ob das wirklich die Verstärkungen sind, die man sich vorgestellt hat, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Da hätte man auch ein bisschen kreativer sein können aus Wolfsburger Sicht. Aber da wurden auch jetzt die Namen gekauft. Also erstmal die Nummer 1 im Norden sind wir sowieso, weil wir vor Bremen und Hannover sind. Das geht ihr ja noch gar nicht so ganz zu. Ihr seid der halbe Ostverein. Also nein, also da ist bei uns so die Nummer 1 im Norden sind wir schon. Aber wir würden auch gerne schlagen, um dann auch den NDR-Bereich dann richtig abzudecken und als erste Mannschaft im Norden zu gelten. Aber wie gesagt, euch momentan, also in der Form, muss man schlagen und da muss man vorbeigehen. Punkt. Also irgendwie ich habe zwar keine Ahnung, was da bei euch los ist, aber das sieht ja so beschissen aus, was ihr spielt. Und Hacking muss man einfach gewinnen und deswegen werden wir dann auch in der nächsten Nummer 1. Also wenn wir ein Ostclub sind, dann seid ihr allerhöchstens Dänemark Süd. Aber ich finde das schön, dass trotz der beschissenen Leistung der Hamburger in den letzten Jahren das Selbstbewusstsein offenbar nicht gelitten hat. Diese Rivalitäten, die Wolfsburg ist bei uns noch nicht, ist kein Nordderby bei uns. Also das sind, gut, ihr seid, kommt auch aus Niedersachsen, genau wie Hannover, aber mit Hannover, da ist eine tiefe Fanfreundschaft oder das Verbundenheit der Zwischenverein, Bremen ist der böse Gegner und Wolfsburg ist irgendwo los damit. Also das ist jetzt kein besonderes Spiel für uns, sagen wir es mal so, in diese Nordmeisterschaft oder wie du das auch immer nennen willst. Auch wenn das eben halt im Regionalliga-Bereich Nord ist. Also, aber das ist nicht diese, hat nicht diese Besonderheit für uns, wie jetzt die Spiele in Hannover oder Bremen. Und insofern, das meine ich jetzt nicht auch die Nummer 1 im Norden. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, dass Wolfsburg also wirklich eine der ganz, ganz großen Enttäuschungen dieser Saison ist. Also ich kann das nicht anders sehen, zumindest national. International war es in Ordnung, aber national doch absolut die Enttäuschung der Saison oder eine der großen Enttäuschungen der Saison. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ich denke, das kann man nur so sehen. Nee, das sehe ich genauso. Jetzt weiß ich zwar nicht, ob man sich das unbedingt von einem Hamburger aufs Brot schmieren lassen muss, aber unterm Strich haben wir natürlich alle ein bisschen mehr erwartet in Wolfsburg und ja, auch wahrscheinlich zu Recht erwartet. Ja, genau. Das sehe ich nämlich auch so. Also ich sag mal, ihr hattet einen anderen Anspruch als wir ja zum Beispiel. Wir sind ja nun, ich glaube, wir sind so Tabellennachbarn oder so einer dazwischen, weiß ich gar nicht. Wir hatten ja wirklich diese Platz 10 oder so als Ziel ausgegeben und sind nur so ein Elfer oder so. Das passt schon so weit. Bei euch sah es doch ein bisschen anders aus. Ja, das ist richtig. Dann sag doch mal einen Tipp, wenn du sagst, Wolfsburg muss man schlagen in der Form. Ich sag aber, wir gewinnen 3-1. Ich sag auch nicht, wer bei uns die Tore schießen soll. Schützburg hat ja gezeigt, wie es nicht geht. Also insofern weiß ich das ja nicht so genau. Aber vielleicht schafft er auch noch ein paar Eigentore oder so. Ich weiß es nicht. Aber letztlich ist das 3-1 geworden. Jo, ist notiert. Das war Sven Schulze vom HSV-Talk bei meinsportradio.de. Danke für das Gespräch. Ja, gerne doch. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan kommt zum Arzt und hat so Kopfhörer im Ohr drin, wahrscheinlich iPod oder die Musik auf dem Handy. Und dann sagt der Arzt irgendwann, bitte nehmen Sie doch mal die Kopfhörer raus, sonst kann ich sie nicht vernünftig untersuchen. Und da sagt der Eintracht-Braunschweig, nee, das kann ich nicht, das ist lebensnotwendig. Ach, das ist doch totaler Blödsinn, ne? Ein Arzt zieht die Kopfhörer raus und da fängt der Eintracht-Braunschweig-Fan wie ein Fisch an, nach Luft zu schnappen. Und läuft blau an, ne? So. Der Arzt tut die Kopfhörer wieder rein. Eintracht Braunschweig-Fan atmet ganz, ganz normal wieder, ne? Sagt der Arzt, gibt's doch gar nicht. Darf ich bitte mal hören, was Sie da die ganze Zeit auf dem Kopfhörer haben? Ja, ja, sicher doch. Und der Arzt nimmt einen Kopfhörer rein und hört die Stimme. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. So, das war's wieder mit dem Wölferadio für diese Woche. Ich schicke schon mal ein Stoßgebet nach oben, dass es besser läuft in Hamburg als jetzt in Dortmund. Der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt. Ich habe bei Facebook ein paar Live-Feeds abgesetzt, Live-Kommentare. Das gleiche werde ich auch mal versuchen. Bin am Samstag auch in Hamburg dabei und gucke mal, ob das aus dem Blog funktioniert. So ein bisschen Stimmung, so ein bisschen live vor Ort. Wer mag, schaut sich das an. Waren ja doch einige, die da mal reingeguckt haben. Herzliche Einladung, wie es immer so schön heißt. Danke fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Ne? Ihr kennt das Spiel. Schön schreiben bei wolfsblog.de, schön schreiben bei Facebook auf der Wölferadio-Seite. Und dann sage ich mal, ja, bleibt geschmeidig und denkt dran, trotz allem, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL.